In unserer Kultur haben viele Menschen solche Gefühle oder sogar noch befremdlichere Gefühle, die sie nicht verstehen können. Vielleicht erleben sie mit, was ein weit entfernter Freund gerade empfindet. Oder sie spüren die Gegenwart von jemandem, den sie aber nicht sehen oder den sie sehen, obwohl er eigentlich nicht da ist. Man hört die sonderbarsten Dinge. Meistens wissen sie nicht, was sie damit anfangen sollen und sagen lieber nichts. Sie wollen nicht, dass jemand denkt, sie wären nicht mehr ganz richtig im Kopf. Wir sind geneigt, sogar Erfahrungen, die wichtig für uns sind, zu leugnen oder zu ignorieren, wenn sie nicht mit dem übereinstimmen, was wir gelernt haben. Aber es sind auch immer mehr Menschen bereit, trotzdem über solche Dinge zu reden. Es gibt inzwischen Bestseller über Nahtodeserfahrungen und Fernsehsendungen über Begegnungen mit Engeln. Natürlich ist auch immer gleich der wissenschaftliche Berufsabwiegler zur Stelle und redet von Halluzinationen oder dergleichen, womit gesagt sein soll, es ist alles im Kopf. Freilich müssen wir wachsam bleiben, denn wie leicht kommt es zu Übertreibungen und Ausschmückungen. Aber es gibt wirklich unsichtbare Energien in unserer Welt. Und wenn wir offener wahrzunehmen lernen, kommt es vor, dass wir uns dieser Energien bewusst werden. Wenn du meditierst, wirst du diese Energien früher oder später spüren, wenn es auch nicht darum unbedingt geht bei der Meditation. Zum Beispiel fühlst du dann die Substanzlosigkeit der Dinge oder die energetische Qualität des Raums oder die Lebendigkeit eines Steins. Möglicherweise fühlst du dich auf physische Art tief mit der Welt verbunden. Und vielleicht fällt es dir schwer, deine Erfahrung für wirklich zu nehmen, ihr zu vertrauen. Ein tief sitzender Zweifel sagt, ich weiß, dass es nicht real sein kann, denn das sagen ja die Wissenschaftler. Wir sind gewohnt zu glauben, dass die Wissenschaftler die objektive Wahrheit ermitteln, ohne Vorurteil und Wunschdenken. Eine Wissenschaftlerin wird im Fernsehen interviewt und sagt, wir wissen jetzt, dass ein Virus für den Dickdarmkrebs verantwortlich ist. Wir können diesen Krebs noch nicht heilen, rechnen aber damit, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre eine Therapie entwickelt werden kann. Ein anderer Wissenschaftler sagt, wir haben gerade ein neues Elementarteilchen entdeckt, das wir Top Quark genannt haben. Wir kennen jetzt sämtliche Teilchen, die im Universum existieren und werden bald eine komplette Theorie von allem haben. Vom Nobelpreisträger Francis Crick hören wir, Sie, mitsamt Ihren Freuden und Kümmernissen, Ihren Erinnerungen und Vorhaben, Ihrem Gefühl von persönlicher Identität und freiem Willen sind in Wirklichkeit nichts anderes als das Verhalten einer ungeheuren Ansammlung von Nervenzellen. Die meisten von uns nehmen diese Aussagen sehr ernst. Wir hinterfragen sie nicht. Wir lassen sie einfach unser Leben infiltrieren. Sogar Menschen, die sich als eher intuitiv bezeichnen, stehen zutiefst unter dem Einfluss des allgegenwärtigen wissenschaftlichen Weltbilds. Wenn jemand irgendeine Meinung untermauern will, braucht er bloß zu sagen, die Wissenschaft hat festgestellt, und damit ist die Debatte dann mehr oder weniger gelaufen. Wir sollen an Quarks glauben, also an Teilchen, die kleiner sind als Elektronen und die niemals jemand sieht oder spürt. Wir sollen ganz einfach glauben, dass sie so real sind wie Stare oder Steine. Aber an Präkognition oder Geister zu glauben ist nicht erlaubt, wenn man nicht für verrückt gehalten werden will. Es ist auch dann nicht erlaubt, wenn man selbst schon dergleichen erlebt hat, weil die Wissenschaftler uns sagen, dass es so etwas nicht gibt.